Herrlichkeit und Pracht, umhüllt zuletzt des Todes Nacht. Wer gleichsam als ein Gott gesessen, entgeht dem Staub und Asche nicht. Und wer die letzte Stunde schneidet, dass man ihn zu der Erde träget und seine Hoheit Grund zerbricht, wird seiner Gott.